Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute! Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die verrückteste Nacht meines Lebens. Ich möchte gerne mit euch über eure verrückteste Nacht sprechen. Also, was ist euch schon mal des Nachts passiert, dass ihr nicht mehr vergesst? Vielleicht ist das eine Sache, die ihr gezielt arrangiert habt, oder ihr seid in einen Umstand hineingeraten, und ihr sagt im Nachhinein, das ist das merkwürdigste, verrückteste, was mir je nachts passiert ist. Ich werde diese Nacht auch nie vergessen. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und wenn ihr meldet, bitte eure Telefonnummer unbedingt in die Mail reinschreiben, damit wir euch danach zurückrufen können. So, es geht los mit dem Sebastian, meinem ersten Anrufer. Und Sebastian ist 24 Jahre alt. Sebastian, guten Morgen. Hallo Sebastian. Die verrückteste Nacht deines Lebens? Also ich sag mal so, das war bei mir die schlimmste Nacht des Lebens. Mhm. Und zwar, ich habe von meiner jetzigen Ex-Freundin, mit der war ich 2,5 Jahre zusammen, mit der Mama geschlafen. Oh, du hast mit der Mutter deiner Freundin geschlafen? Mit meiner Ex-Freundin, also damals, Ex-Freundin, ja. Wie lange liegt das zurück? Jetzt erst, seit letzter Woche Samstag. Ach, so frisch ist das noch. Ja, also ist mal mit dem Pani zu erzählen, aber ich dachte, rufe ich mal kurz an, vielleicht komme ich ja durch. Wie ist das passiert? Wie ist es dazu gekommen? Also dazu gekommen, und zwar waren wir von der Freund von meiner Ex-Freundin, die Mutter. Moment, der Freund von der Ex-Freundin, die Mutter? Genau. Der Freund? Also meine Ex-Freundin, die Mama, der Freund von mir. Ja. Der hat eine Party gemacht. Ja. Und das haben die bei meiner Ex-Freundin vorausgemacht, weil die ein eigenes Haus haben. Mhm. Und da der Freund nur in Miete lebt, konnte man da nicht so laut machen. Musik, weiß ja, wie es ist, mit Vermietern und so weiter. Mhm. Und deswegen waren wir bei ihr dann zu Hause. Mhm. Gut, und haben ein bisschen was getrunken, auch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Ja. Und meine jetzige Ex-Freundin ist dann so gegen 3 Uhr nach Hause gegangen. Mhm. Wie viele Leute auch? Der Freund, der wohnt ja nicht bei der Mama von meiner Ex-Freundin. Ja. Und dann haben wir uns noch weiter unterhalten und so weiter und so fort. Also waren dann zum Schluss fast nur noch du und die, ich sag mal, die Schwiegermama in Anführungszeichen da. Genau. Dann kann man das besser so auseinanderhalten alles. Ah, genau, so sieht es aus. Ihr beide wart nur noch dann da. Genau, und dann dachte ich auch, ich gehe gleich, und dann haben wir uns unterhalten. Aber mir kam das früher schon, wir waren jetzt 2,5 Jahre zusammen. Ja. Und dann kam mir aber immer schon so rüber, dass die Mama mich angeflirtet hat. Ach so, das heißt, du hattest schon immer das Gefühl, die Schwiegermama steht auf dich. Ah, genau. Du denn auch irgendwie so ein bisschen auf sie? Fandst du sie auch durchaus? Ich fand sie attraktiv, richtig nett. Ja. Und meine jetzige Ex-Freundin war 22. Ja. Und die Mama war aber 40. Ja. So, und jetzt wart ihr beiden alleine. Ihr genau, hattet gewiss schon eine ganze Menge getrunken. Ja, genau. Und ja, gut. Und dann ging es weiter. Und dann waren wir auf dem Sofa. Und dann hatten wir auch noch eine Zeit, sie hatte mich im Arm, ich lag bei ihr so auf den Füße. Auf die Füße? Ja, also auf Knie, Hüfthöhe. Mhm. Und mir war das irgendwie auch gar nicht, weißt du, so schlimm, dass irgendwas gar nichts passieren würde. Einfach nur gedacht, wir unterhalten uns einfach nur, ja, dann ist es auch passiert. Naja, das ist natürlich so ein kleiner Schritt zu viel gewesen, irgendwann. Genau. Wer hat diesen ganz kleinen Schritt zuerst gemacht, sie oder du? Er sie. Warst du sehr betrunken? Es ging. Also ich sag mal wirklich, es ging. Also du warst nachher deiner Sinne? Ich war nachher meiner Sinne. Hättest aber eigentlich... Aber Domian, in einer Hinsicht wollte ich es auch. Mhm. Warum? Und ich hab auch nicht abgeblockt oder sowas, weißt du? Warum wolltest du in einer Hinsicht? Ich weiß es nicht. Ich hatte irgendwie, weißt du, auch wenn sie so alt ist und ich so noch so jung, dann dachte ich, na gut, nicht versuchen. Ich gehe da ja mit meiner Ex-Freundin ja fremd, das ist ja ganz klar. Mhm. Aber ich wollte auch irgendwie nicht abblocken oder ich habe auch nicht abgeblockt oder so. Also da war ein geheimer Reiz war schon da, auch von deiner genau, Seite ja, aus. Genau. Mhm. Und der war auch schon länger da, ne? Das war wahrscheinlich auch schon länger. Zu der Zeit, das ist ja alles noch nicht lange her, wie war denn die Beziehung zwischen dir und deiner noch damaligen Freundin? Also ich sag mal, die Beziehung zwischen mir und ihr war leicht angeschlagen. Mhm. Also man hat sie schon gestritten und man hat sie auch ab und zu mal echt in der Haare gehabt. So, jetzt hast du mit der Schwiegermutter richtig Sex gehabt. Mit genau. Mit allem, was dazugehört. Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen. Danach, was ist danach passiert? Bist du dann nach Hause gegangen? Ja, ich bin danach nach Hause gegangen. Mit welchem Gefühl bist du dann durch die dunkle Nacht gegangen? Mit dem schlechten. Hm. Da war dir klar, was geschehen war. Ja, genau. Ich wusste genau am nächsten Tag, wird es passieren, dass es meine Ex-Freundin rauskriegt. Durch irgendwen oder irgendwas. Und dass dann auch sofort der Schlussstrich sein wird. Und so ist es dann auch passiert. Ne? Wie hat denn die Ex-Freundin das rausbekommen? Also, die Mama ist dann an dem Tag danach zu mir gekommen, an dem Sonntag. Mhm. Und hatte zu mir gesagt, wir haben uns zusammengesessen, so kann das nicht gehen. Was da passiert ist, das müssen wir natürlich auch sagen. Und ich habe auch zu ihr gesagt, das müssen wir erzählen. Mhm. Weil sonst, ich kann mit so einem schlechten Leben nicht, also ich bin noch nie fremdgegangen mein ganzes Leben, ich weiß. Mhm. Mhm. Achso, es ging von der Mutter deiner Freundin aus, dass es gesagt werden sollte. Ja, auch von meiner Seite. Und von deiner Seite auch. So, und wer hat es dann gesagt? Und dann hat sie es am Anfang gesagt. Also die Mutter hatte es alleine ihrer Tochter gesagt, unter vier Augen. Genau, unter vier Augen. Mhm. Gut, und ich habe es dann auch nochmal gesagt, tut mir leid und hoffentlich verzeihst du mir, es kommt nicht mehr vor. Und na gut, und jetzt hatten wir auch seitdem auch das letzte Mal Kontakt seit vorgestern. Ja, gestern. Also kann man sagen, dass seitdem diese Freundin deine Ex-Freundin ist? Genau. Sie hat also Schluss gemacht. Sie hatte also Schluss gemacht. Und jetzt hatte ich sie gestern nochmal drauf angesprochen. Ja. Und hatte gemeint, ja, tut mir leid und so weiter und so fort. Ich gebe dir Zeit. Aber in einer Hinsicht glaube ich, dass sie mich auch gar nicht mehr wieder haben will. Mhm. Und, ja, wenn du sagst, dass das vorher schon gekracht hat oder dass da Spannungen waren, Risse in der. Na gut, in einer Hinsicht tut es einem richtig weh, weißt du, nach 2,5 Jahren, weißt du. Ja, klar. Also, ich finde das eine ganz schlimme Geschichte. Schlimm für deine Freundin oder Ex-Freundin. Ja. Einmal. Dass die Mutter, ich finde es fast, ich will jetzt nicht keine Gewerteverteilung machen, aber dass die Mutter es gemacht hat, finde ich unfassbar. Ja. Ich meine, du auch, ja, keine Frage. Ich habe mich auch, nachdem wir das auch gesagt haben, weißt du, habe ich mich irgendwie leichter gefühlt, weil mir ist es echt, Wie war denn das Verhältnis vorher zwischen der Mutter und der Tochter? Wie es jetzt ist oder vorher war? Nee, wie es vorher war. Ich sag mal so, einigermaßen schon riskant. Ach so, also nicht so das dollste Freundinnenverhältnis. Nee. Mhm. Also sie hatte lieber sie stand lieber zu ihrem richtigen Vater, weißt du, weil die sind ja getrennt. Mhm. Und die stand zu ihrem richtigen Vater und die hat immer gesagt, weißt du, wo ich immer da war und dann gab es auch mal Streit. Ja, ich verpiss mich zu meinem richtigen Vater. Ja. Du kannst nicht mal, du blödes, ne, ich sag's jetzt nicht. So, jetzt hast du das gemacht. Das ist jetzt auch definitiv so, dass es da kein Zurück gibt, meinst du? Nein. Und willst du auch nicht? Nein, nee. Will ich auch nicht. Mhm. Hast du aus der Story was gelernt? Ja, also ich habe daraus viel gelernt. Also ich bin ja mein ganzes Leben noch nie fremdgegangen. Und jetzt das erste Mal, also ich hatte so ein schlechtes Gefühl gehabt. Also ich glaube kaum, dass das mir nicht mehr passieren wird. Ja, aber was jetzt das Unfassbare ist, das kann ich dir auch noch sagen. Hm? Zu der Tochter habe ich keinen Kontakt mehr. Und zu meiner jetzigen Ex-Freundin. Hm? Aber zu der Mama. Hm. Und das ist in einer Hinsicht das, was ich kann zu meiner Ex-Freundin keinen Kontakt mehr haben. Ich weiß nicht, weil es mir schwerfällt. Aber zu der Mama. Da telefonieren wir und wir sehen uns auch ab und zu. Was heißt das? Sollte sich da gar eine Beziehung entwickeln? Ja, Lumian, halt, ich bin 24 und sie ist 40. Ja gut, mein Gott, also wo die Liebe hinfällt. Das ist die Frage, hast du denn für die Frau Gefühle? Nachdem das passiert ist, kann man jetzt sagen, obwohl man so leicht angetrunken, also schon angetrunken war, kann man sagen, also ich auf jeden Fall. Also da ist schon was. Weil die Gefühle entstehen ja nicht nur dadurch, dass man einmal miteinander schläft, sondern du kennst ja die Frau schon lange. Ja, deswegen ja. Mhm. Tja. Und in einer Hinsicht stehen da echt Gefühle da und sage ja, da stehen da Gefühle da, aber in einer Hinsicht auch nein, weil ich kann ja nicht, gut, ich kann schon, aber es ist ein merkwürdiges Gefühl, mit einer 14-jährigen Frau zusammen zu sein. Ja, das finde ich weniger merkwürdig als denn die Tatsache, dass das die Mutter der ehemaligen Freundin ist. Ja. Und man dadurch auch irgendwie indirekt wieder oder sogar direkt auch mit der Ex zu tun hat. Ja. Und auch da frage ich mich wiederum, was geht denn der Mutter vor, dass sie, ja. Ich meine, dass sie es einmal gemacht hat, ist schlimm genug, und dass sie jetzt das sogar noch eventuell weiterführt. Damit zementiert sie doch letztendlich das Ende der Beziehung zu ihrer Tochter. Ja, so viel wie ich jetzt weiß, packt die, also jetzt meine Ex-Freundin, packt ihr jetzt ihre 7 Koffer und zieht zu ihrem Vater. So wie ich jetzt auf dem laufenden Band bin. Der Vater, der wohnt eben halt in Berlin. Also Sebastian, ich meine, deine Rolle ist, du hast deine Freundin jetzt verlassen, da ist eine sehr üble Sache vorgefallen, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Nein. Wenn du eine Frau liebst, die knapp 20 Jahre älter ist als du, mein Gott, so what? Weißt du, es gibt so viele, viele Verbindungen, wo es einen großen Altersunterschied gibt. Ja, wir reden jetzt hier nicht von 40 Jahren oder sowas. Aber ich sag mal so, also am Anfang, weißt du, deswegen rufe ich auch zu diesem Thema an, also es war echt eine verdammt schlimme Nacht für mich. Das glaube ich. Das ist eine Nacht, die wirst du nie in deinem Leben vergessen. Das glaube ich. Genau so sieht es aus. Ja. Also, ist ja schon echt heftig gewesen. Okay, dann passt das ja genau zu unserem Thema. Die verrückteste Nacht meines Lebens. Bisherigen Lebens. Angerufen. Sebastian, danke für den Anruf. Alles Gute, und ich wünsche dir die richtige Entscheidung, die du jetzt fällen wirst müssen. Ja, danke, Lumia. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wenn ihr mich auch gerne anrufen wollt zu diesem Thema, die verrückteste Nacht meines Lebens, dann macht das bitte unter unserer kostenfreien Nummer 0800 220 5050 oder meldet domian@wdr.de. Was ist die verrückteste Nacht, die ihr je erlebt habt? Das kann ja etwas Schräges sein, etwas Lustiges. Es kann aber auch vielleicht etwas Beängstigendes, Merkwürdiges sein, wo euch irgendwie, ja, vielleicht sogar der Angst und Schrecken noch in den Knochen sitzt, wenn ihr daran zurückdenkt. Jetzt freue ich mich, begrüßen zu können den Dietmar. Und Dietmar ist 41 Jahre. Hallo Dietmar. Ja, hallo Domian. Ja, Dietmar. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet. Genau, ja. Ja, ich melde mich, deswegen ist der Text war erstmal gut vom Thema. Es ging um die verrückteste Nacht in meinem Leben, das war 1996 im Herbst. Ich war bereits einige Wochen von meiner Frau getrennt. Also wir haben quasi entschieden, dass wir nicht weiter zusammenleben wollten, und wir hatten vorher ein Haus gebaut. Ja, ich habe dann einige Wochen oder 2-3 Monate alleine drin gelebt und alleine in dem Haus gewohnt. Alleine, ja, genau. Und gab's Kinder? Nein, es gab keine Kinder, Gott sei Dank. Ich habe dann, ja, samstagsabends habe ich dann aktuelle Sportstudio geguckt, weil ich so ein bisschen Fußballfan bin. Und ja, plötzlich wurde die Nacht zum Tag gemacht. Es standen viele Flutlichter um mein Haus drum. Es waren ungefähr, ja, circa 20 Polizeibeamte dort. Es war eine Art Krankenwagen vorhanden. Ein Polizist stand draußen mit dem Megafon und hat gesagt, bitte kommen Sie mit der Roben in den Händen raus. Ach. Und ich hab überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Wie gesagt, ich wollte mal ein Sportstudio gucken und ja, mehr auch nicht, ne? Da denkt man ja an eine Verwechslung oder ja, irgendwas. Ich wusste auch nicht, ob da ein Terroranschlag oder sonst irgendwas auf mich verübt werden sollte, aber... Aber die war klar, dass die dich meinten, weil sonst keiner im Haus war. In dem Moment, ja, ist gut, sie haben mich eben aufgefordert, also die Polizei hat mich aufgefordert. Ach, mit Namen sogar? Ja, ja. Und, ach so. Als ich die Tür öffnete, da bin ich sofort in Handschellen gekommen. Ach. Ich wurde aus meinem eigenen Haus entfernt. Die Fahrt ging weiter in eine Psychiatrie. Ich wusste immer noch nichts. Und ja, am nächsten Tag meldeten sich 2 Polizeibeamten bei mir und haben mich nach dem Hausschlüssel gefragt. Und habe ich erstmal gefragt, was überhaupt los? Ich saß da in der Psychiatrie, war nicht psychisch krank und nichts. Und da sagten die mir eben klipp und klar, also meine Frau hätte bei denen angerufen und hätte behauptet, ich würde auf eine Gasflasche sitzen. Ach, wie? Und dann gibt es, wie, auf eine Gasflasche? Und die vermutete, dass du was mit der Gasflasche machst? Dass ich nicht das Haus und die Nachbarn in eine Luft sprengen würde, also Gefährdung für mich selber und Gefährdung für mein Umfeld. Und aufgrund dieses einen Anrufes passiert so eine wahnsinnige Aktion? Ja, ist meine Frau mit durchgekommen. Ist ja unglaublich. Ich musste dann Züchter gehen, nennt sich das. Ich wollte nur in Ruhe Sportschule gucken. Ja, aber sag mal, das muss man doch irgendwie, wenn man da bei der Polizei anruft, da muss man doch irgendwie irgendwas Beweisendes vorlegen oder dass die Vermutung begründet ist. Also ich weiß nicht, wie es meine Frau geschafft hat oder mittlerweile ja sowieso meine Ex-Frau. Ich weiß nicht, wie sie damit durchgekommen ist. Das hat auch mein Rechtsanwalt gesagt. Sehr, wie lange war? Merkwürdig. Ist merkwürdig. Also hast du bis heute nicht klären können? Nein, also wir haben ja ab der Entscheidung gelebt und haben uns ja klar voneinander getrennt. Nur ich, wo ich diese 3 Tage in der Klinik war mit PsychKG, hat sie mein Haus leer geräumt, also Möbel, Waschmaschine, Trockner, es war alles verschwunden. Was heißt PsychKG? Also, was meinst du damit? PsychKG ist eine richterliche Anordnung, wo dann Menschen in die Psychiatrie angewiesen werden. Ach so. Dann warst du drei Tage in der Psychiatrie und sie hat das Haus leer geräumt. Genau, ich war 3 Tage in Psychiatrie und in der Zeit hat meine Frau die Wohnung leer geräumt. Ich hatte keine Chance mehr. Wie gesagt, ich saß ja in der Psychiatrie in wie nennen die das noch da drüben? Geschützte Station, da wo es nicht rausgeht. Hast du denn dann, als du rauskamst und wieder ein freier Mann warst, hast du da Anzeige erstattet? Ich weiß nicht, welche Anzeige man da erstatten müsste. Hast du irgendwas gemacht? Nein, ich habe mit meinem Rechtsanwalt gesprochen und der sagte klipp und klar, das müssen wir vor Gericht klären. Er hatte in dem Augenblick auch kein Prinzip und von daher musste ich mich damit begnügen, dass ich eben keine Möbel mehr hatte, dass ich keine Waschmaschine mehr hatte, dass ich keine Küche wohnte. Es war alles weg, ne? Und meine Frau hat eben diese 3 Tage dazu benutzt. Ja, abgesehen von dem materiellen Schaden, finde ich das auch was ist das für ein seelischer Schock, dem man da ausgesetzt wird und dann auch noch 3 Tage kerngesund und komplett schuldlos in der Psychiatrie zu sitzen. Ich leide noch heute unter diesem seelischen Druck. Das glaube ich. Weil ich einfach keine Frau vertrauen kann. Mhm. Also die Sache ist dann im Klartext im Sande verlaufen, ihr habt euch scheiden lassen, die Sachen waren weg. Genau. Und du hast die Frau nie mehr gesehen? Nein, nur noch zum Scheidungstermin und das war... Hat sich auch nie bei dir mal entschuldigt oder irgendwas? Nein. Also diese Frau, die... Ich bin ganz, ganz erstaunt und auch entsetzt. Ja, okay, kann ich verstehen, dass du da verschiedene Dinge denkst, die du aber vielleicht nicht aussprechen solltest jetzt. Ich bin ganz entsetzt darüber, dass man das offensichtlich mit einem solchen Anruf in die Wege leiten kann. Naja, ich habe hinterher die Polizeibeamten gefragt und die sagten mir, es ist ganz klar, die Polizei muss reagieren. Wenn jemand sich selber in Gefahr bringt und seine Mitmenschen, dann müssen die reagieren. Natürlich, aber ich könnte jetzt auch irgendwo anrufen und sagen, hier, da der und der, dessen Nase mir vielleicht nicht passt, der macht das und das gerade und dann... Ganz genau. Also wie gesagt, ich wollte nur normal aktuelle Sportstudio gucken, vor mir ging keine Gefahr aus. Aber meine Frau hat es trotzdem durchgebracht. Und man hätte ja zum Beispiel vielleicht mal einfach dein Haus durchsuchen können und gucken, ob du sowas hast. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, und dich nicht gleich in die Psychiatrie zu stecken. Ich wurde direkt von der Eingangstür abgeführt. Die Durchsuchung hat erst am nächsten Tag erfolgt. Unfassbar. Und unfassbar. Ja, die Polizei kam in die Klinik, in die Psychiatrie, wo ich saß, hat mich um einen Schlüssel gebeten, und damit sie nachschauen konnten. Und dann, wie gesagt, die PsychKG, was eben von diesem Richter ausgeschrieben worden ist, hat 3 Tage gedauert und meine Frau hat die Chance genutzt und hat eben die Wohnung leer geräumt. 1996, sagst du was? 1996, ja. Und das sitzt ja wahrscheinlich heute noch im Nacken, die ganze Geschichte. Ja, mittlerweile haben wir 11 Jahre später, aber wie gesagt, ich kann jetzt jeder x-beliebigen Frau trauen oder überhaupt Frauen trauen. Ich habe hier, ich sag mal, my home is my castle sozusagen aufgebaut, also das ist meine Burg hier, mein Schlupfloch. Dima, können wir dir vielleicht behilflich sein, dass ich dir vielleicht noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbiete? Das wäre nett. Das mache ich sehr gerne. Denn du kennst vielleicht das Prozedere, dann legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ich danke dir, dass du uns diese für dich so schlimme Geschichte erzählt hast. Naja. Und finde das wirklich äußerst dramatisch und schlimm, was dir da passiert ist. Wiederholt niemand. Ja, das hoffe ich auch, ja. Lieber Dietmar, du legst auf, du wirst von uns gleich zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ja, danke, tschüss. die verrückteste Nacht meines Lebens, davon wird jetzt auch der Gerhard erzählen. Und Gerhard ist 67 Jahre. Hallo Gerhard. Hallo Domian. Gerhard. Ja, ich habe eine ganz verrückte Nacht erlebt. Und zwar ist das schon 30, 40 Jahre her. Ja. Bin ja mittlerweile 67. Und zwar war ich in Zürich, bin in den Nachtzug eingestiegen nach Genua. In meinem Abteil saß ein Mulatto oder Puerto Ricaner und wir haben uns irgendwie ganz nett unterhalten auf Englisch. Mhm. Und an der italienischen Grenze hielt der Zug an und es stiegen Banditen ein. Mhm. Und haben den ganzen Zug ausgeräumt. Das stand auch damals in der Zeitung. Wir wurden mit so einem Spray betäubt. Mhm. Und ich hatte mir noch in Zürich so wahnsinnig teure Schuhe gekauft aus Elchleder, so Bergstiefel. Mhm. Die hatten sie mir auch ausgezogen und meinen Koffer und mein Geld weg. Und wie gesagt, dann hielt der Zug noch mal kurz da an der Grenze nach Italien. Und da stiegen die alle wieder aus. Die Zugbegleiter konnten gar nichts machen. Ach, den ganzen Zug ausgeraubt? Ja, also die viele schliefen auch schon. Und die sind dann nur mit diesem Spray oder auch mit Waffen durch den Zug gelaufen? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht mehr richtig mitgekriegt. Wir waren irgendwie Tür auf im Abteil und, und wir waren irgendwie benebelt. Und naja, und als sie wieder zu uns kamen und die Schuhe waren weg. Ich hatte mich mit dem Puerto Ricaner so nett unterhalten und wir kamen in Genua an und da hat er mich ins Hotel eingeladen und mir auch Geld geliehen, dass ich in Deutschland anrufen konnte, dass ich mir Geld überweisen konnte. Hatte man denn sein Geld nicht ganz geklaut, alles? Nein, der hatte so eine Gürteltasche, weißt du. Ach so. Hatte im Gürtel noch und da sind die nicht Geld verstaut, das haben die nicht mitgekriegt. Ah ja. Und der war so nett und ich habe dann noch mit dem geschlafen, wir waren im selben Zimmer und der war schwul, ich auch. Ach so, ich war gerade erstaunt. Noch rein, dann eine wunderschöne Nacht. Das heißt, Glück im Unglück, ne? Mehr oder weniger. Vielleicht wäre es gar nicht zu der heißen Nacht in Genua gekommen. Genau. Wenn da den Zug nicht aus. Vielleicht, ne? Vielleicht. Ja. Wie viel Geld hat man die geklaut, außer den wertvollen Schuhen? Ja, ziemlich viel. Ich hatte ziemlich viel Geld mit. Ich wollte was bezahlen in der Schweiz. Ich hatte da Rechnungen offen aus einer langen Geschichte, aber das will ich jetzt nicht erzählen. Mhm. Das waren mindestens 3000 D-Mark. Hatte ich in so einem Diplomatenkoffer, der war auch weg. Ne? Ja, ja. Mann, oh Mann, sowas passierte früher, heute hört man das gar nicht mehr, ne? Das war, also damals, also es war unglaublich, ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, auch da ist wieder der Schock, ne? Ich meine, ihr seid ja nur alle da gut davon gekommen, gut, du hattest 2000 Mark weniger und ein paar schöne Schuhe weniger, aber es ist auch die Angst und der Schock, das hätte auch schlimmer sein können. Und das ulkige in Socken da durch Genua morgens zu laufen und dann in das Hotel. Und dann war der Typ, der war sowas von reisen. Also du bist ja heute noch so eine tolle Nacht mit so einem Mulatten oder was erlebt. Also sind da könnte ich heute noch von schwärmen. Ich höre es schon. Das sind ja zwei verrückte Nächte. Einmal die Nacht, wo du überfallen wurdest, dann die Nacht mit dem Mann aus Puerto Rico. Ja. Ne? Ist denn da noch irgendwas raus geworden oder habt ihr euch denn aus den Augen verloren? Wir haben uns dann gar nicht mehr weiter gesehen. Als das Geld da war, bin ich dann auch nach Deutschland zurück. Ja. Fährst du heute oder danach, bist du unbefangen Zug gefahren oder ist immer so ein bisschen so eine latente Angst da? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe ja schon mal einiges erlebt in Bezug auf Überfall und so. Mhm. Ich war Porträtmaler in Paris jahrelang. Mhm. Auf Montmartre und hat natürlich jeden von morgens um 4 oder 5 da einen Platz reserviert. Um 9 kamen die Touristenströme und hat im Laufe des Tages abends sehr viel Geld eingenommen. Mhm. Mit Bildern und Porträts verkaufen. Und ich wohnte so auf halber Höhe Montmartre im Hotel Paradis, so mit Kochgelegenheit und musste unweigerlich irgendwie da so auf so einem Platz auf Toilette und packte so meine Stühle und Sachen da so beiseite und das war so eine typisch französische Toilette, wo man rechts und links reingehen konnten, 3 Leute stehen, so ein bisschen flach und ich war kaum in der Mitte und wollte pinkeln, dann stürmten irgendwelche Leute, die mich vielleicht schon beobachtet hatten, da rein mit der Pistole und wollten mich da bedrohen und ich habe einfach ganz laut Hilfe geschrien und mich gewehrt und da sind die abgehauen, weil auch nämlich unweit dieser Toilette da noch eine Polizeistation Ach so, das heißt, du konntest dann dein Geld behalten. Und ja, dann habe ich das Geld alles behalten. So. Die Polizisten haben dann noch alles abgeleuchtet, aber die haben die natürlich nicht gekriegt. Ach, dann habe ich in London mal erlebt, das ist auch schon ewige Jahre her, dass ich da in der U-Bahn vorbeiging und mich ein Typ völlig betrunken mit Messer bedrohte und ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Und die Leute gingen alle vorbei, da hat keiner angehalten, aber ich habe den dann irgendwie abwehren können und bin weitergegangen. Was du alles erlebt hast, Gerhard. Ja, dann habe ich eine noch wahnsinnige Geschichte erlebt. Erzähl sie kurz. In New York, ganz kurz. Also ein Produzent wollte einen neuen Rex Gildo-Typ aufbauen und ich hatte ein Drehbuch für Hildegard Knef, das hat die mit nach Hollywood genommen, die ist damals abgereist. Und ich bin mit dem ersten Billigflug von Lega Airways nach New York geflogen und wollte dann weiter noch Freunde besuchen und nach Hollywood und mit dem Drehbuch da was machen. Hatte ein Visa und wie gesagt, sollte ich so einen Typ da Aufgabe, der hat mir genau gesagt, wo ich mich einmieten sollte, 44. Straße, wo da... Gerhard, versuch es kurz zu machen, weil das ja nicht ganz unser Thema ist jetzt, die Geschichte, die wir jetzt erzählen. Ja, wie gesagt, dann in dem Hotel war eine Nachwuchsveranstaltung, da saßen die Produzenten und da war auch so ein Typ, der war so ein Typ wie Rex Gildo und ich wollte den ansprechen und sagte, warten Sie einen Moment, ich gehe nach oben, habe meinen Koffer geholt und da waren meine Dollars drin, ich hatte 25.000 Mark aufgenommen bei der Bank und wollte einen Vertrag machen mit dem und dann sagte der Portier, wir müssen leider das Hotel verlassen, da ist jetzt Feierabend und es gibt da nur noch so eine Hamburger Geschichte an der Ecke, da könnten wir dann weiterreden. Und ich komme zurück, will da ins Hotel, mit meinem Koffer kommen fünf Schwarze und hauen mir auf den Kopf und reißen mir den Koffer weg. Und mein Pass hatte ich so in der Tasche noch die Hand so drauf gehalten. Und hast du das Geld wiedergekriegt? Oder was? Nee, nichts wiedergekriegt. Dann hielt da noch ein Auto an, ob man mir helfen könnte. Und ein Portier vom Roar Alten hat gesagt, habe ich die Polizei dann... ich muss es jetzt abbrechen, weil wir sonst mit unserem Thema nicht weiter... Das Geld habe ich nie wiedergesehen und ich habe dann nur die Traveler-Checks, die habe ich mir gekriegt. Weil die so. Dann danke ich dir für den Anruf und hoffe, dass dir nichts Schlimmes mehr passieren wird. Ja. Das wünsche ich dir. Alles Gute. Ja. Manchmal zieht man das ja auch an. Ja. Also schönen Abend. Lieber Gerhard, danke für den Anruf. Danke auch. Tschüss. Ciao. Yvonne ist hier. Yvonne ist 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Yvonne. Ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich vor 2 Tagen einen gemütlichen Abend mit meinem besten Freund, mit meinem Lebensgefährten. Geh mal ein bisschen irgendwie anders ans Telefon. Ich verstehe dich so. Du hast einen gemütlichen Abend mit deinem besten Freund. Ja, und mit meinem Lebensgefährten. Und mit dem Lebensgefährten, ah ja. Es ist ein bisschen Alkohol geflossen. Und irgendwann bin ich nachts wach geworden in meinem Bett. Bitte? Ich bin nachts wach geworden in meinem eigenen Bett. Ja. Und dachte, mein Lebensgefährte liegt neben mir. Die ist auch sein Sollte. Jedoch war es mein bester Freund. Oh. Und dann gab es eben eins zum anderen, es kam auch zum Sexualverkehr. Aber dein Lebensgefährte war nicht mehr anwesend? Der war im Wohnzimmer, also ein Zimmer weiter. Ach so. Und mein bester Freund hat auch kein Wort von sich gegeben. Ja. Also dachte ich, ist eben mein Lebensgefährte. Ja. Und als ich ihn darauf zur Rede gestellt hatte, sagte er nur zu mir, Yvonne, ich wäre ja doof gewesen, hätte ich irgendwas gesagt. Also ihr lagt im Dunkeln in deinem Bett. Ja. Und ihr seid so im besoffenen Kopf ins Bett gegangen. Ja. Sodass du gar keine richtige Erinnerung hattest. Und als du dann so irgendwie in der Nacht wach wurdest, hast du gemerkt, da liegt ein Mann neben mir. Also wie ist es zweimal zu meinem Lebensgefährte, weil wir leben ja auch zusammen schon anderthalb Jahren. Da hast du gedacht, das ist er. Genau. Aber hast du das dann, hast du Licht angemacht oder hast du das nein, irgendwie... Nein. Wie hast du es denn gemerkt, dass er nicht er ist? Also, wie habe ich es gemerkt? Im Endeffekt, wo wir fertig waren, sag ich mal auf gut Deutsch. Achso, es ist richtig zum Sex gekommen? Ja, richtig. Im Dunkeln? Richtig. Im Stockfinstern und du denkst, das ist dein Freund? Ja, weil von der Statur her passt es wirklich alles optimal. Aber jeder Mensch riecht doch irgendwie anders. Braucht denn dein Lebensgefährte genauso wie dein Freund? Ich muss dabei sagen, ich war nicht mehr ganz nüchtern. Du warst nicht so ganz bei Sinnen mehr. Muss ich gestehen, ja. Ist gar keine Ausrede, aber es nicht, ist leider nicht so. Nicht wirklich, nein. Und als ich mich eben dann ins Bad begeben wollte, zum Duschen, fiel es hinterher auch, dass mein Freund im Wohnzimmer auf der Couch am Liegen. Ach so, du bist dann in besoffener Nacht nach vollendetem Akt dann noch zum Duschen wolltest du gehen. Richtig. richtig. Und sah meinen Freund im Wohnzimmer auf der Couch. Und da war der Schock da. Richtig. Und er ist davon wach geworden, richtig. Und dann hast du gesagt, wer war das denn gerade in meinem Schlafzimmer? Richtig. Und bin daraufhin zurückgelaufen und dann lag da mein bester Freund. Und dann hat er gesagt, ja, ich wäre schön blöd gewesen, wenn ich nicht mitgemacht hätte. Richtig, ganz genau. Nun lachen wir da so ein bisschen drüber. Ist das Ganze zum Lachen oder ist das also, jetzt eine Katastrophe? Ich muss sagen, ich gehe da ziemlich offen mit rum. Aber die anderen beiden reden da überhaupt nicht drüber. Ja, wie hat denn dein Lebensgefährte, der muss da dann aus allen Wolken gefallen sein, als der das kapiert hat, was da vorgefallen ist? Also ich habe direkt mit ihm darüber gesprochen. Noch in der Nacht? Ja, sicher, ja. Schatz, da ist gerade was Dummes passiert. Richtig. Das Einzige, was ihm dabei rauskam, ist, was soll ich daran jetzt ändern? Ja, mein bester Freund sagt dazu jetzt eben auch nichts mehr, aber keinen Kontakt mehr. Wer durfte? Achso, kein Kontakt im Moment? Nein. Das war halt vorige Woche, sagst du? Nee, vor 2 Tagen erst. Vor 2 Tagen, ja gut, kann ja noch viel passieren. Aber mein Lebensgefährte, der trifft es eben in sich rein und da eben bin ich kein Mensch für. Ich will sowas eben auf der Welt schaffen, darüber reden. Wer durfte denn den Rest der Nacht an deiner holden Seite verbringen? Keiner. Da hast du gesagt, jetzt gar kein Mann mehr. Richtig. Nicht, dass noch irgendwas Seltsames passiert. Richtig. Dann haben die beiden Jungs auf der Couch geschlafen oder was? Nein, mein bester Freund ist mitten in der Nacht abgehauen. Ach so. War freiwillig. Und mein Lebensgefährte ist dann im Wohnzimmer geblieben, ist nur im Schlafzimmer rüber. So, 2 Tage ist das Ganze her, da kann ja noch, da kann ja jetzt noch einiges passieren an Gesprächen und so. Ich hoffe es mal, weil es frisst mich innerlich wirklich gesagt auf. Ich stehe jetzt zwischen 2 Stühlen, sag ich mal. Ja, aber du bist ja nicht verliebt in deinen besten Freund. Nein, das ist einfach dumm gelaufen, das Ganze. Ich muss aber gestehen, ich erinnere mich zwar schwach dran, aber die Nacht war trotzdem schön. Also, das ist der Haken daran. Nein, die Frage ist ja auch, wie ist das passiert, dass er mit in dein Zimmer gegangen ist? Das ist ja die Frage, die ich klären wollte. Ja. Es hieß nur irgendwann, dass er mich ins Bett bringen wollte, weil irgendwie neben mir eingeschlafen sein soll. Und es ist natürlich auch eine komische Aussage, die bei aller Lustigkeit mich schon stutzig machen würde, wenn der beste Freund sagt, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht gemacht hätte. So reagiert man als bester Freund. Das macht mich natürlich sehr sauer und deswegen muss ich sowas auch klären. Aber er spricht nicht mit mir, kein Ton. Kein Ton regt mich eben dermaßen auf, weil es gehören immer 2 dazu. Ja, und wie willst du weiter vorgehen? Willst du mal noch ein paar Tage vergehen lassen und ihn dann von deiner Seite aus ansprechen? Auf jeden Fall, ja? Auf jeden Fall. Wie lange seid ihr denn beste Freunde? Also Freundschaft ist jetzt über 7 Jahre. Ach, über 7 Jahre. Ja. Und mit deinem Lebensgefährten, wie lange? 1,5 Jahre. Also 7 Jahre enge Freunde ist natürlich schon. Das war immer so beste Kumpels, also richtig. Ja, immer beste Freunde, mehr beste nicht. Freunde. Hat er auch früher nie was, also. Hat er denn eine Freundin? Nein. Nee. Ich weiß zwar, dass er jetzt seit 2 Jahren in mich verliebt war, aber na gut. Ach so. Das lag also sogar in der Luft, das Ganze. Richtig. Ja, das ist immer misslich. Aber ich finde sowas eben mies, sowas eben auszunutzen, weil er hat weniger gucken als ich. Er war noch relativ nüchtern, also er wusste noch von allen, ne? Dennoch, höre ich so raus, wie du das so erzählst, hört sich das so an, naja, so schlimm ist es noch auch nicht. Oder? Ich gehe da offen mit um, weil ich kann nichts mehr dran ändern. Ich will es eben klären, aber da gehören immer alle zu. So, nun gibt es ja die missliche Situation, dass man, wenn man so betrunken ist und irgendwie so halb bräsig, dann denkt man ja auch nicht an Verhütungsmittel und an Kondome. Wie war das denn? Also ich nehme die Pille. Ja gut, aber man hätte sich ja so auch irgendwie anstecken können. Da wurde dann nicht drüber gesprochen. Nee, da wurde nicht drüber gesprochen. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, war ein Termin beim Arzt. Das steht auch schon fest für Donnerstag. Also da bin ich schon direkt hinterher, normal. Ja. Da bin ich vorsichtig mit, auf jeden Fall. Also ich finde, jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt sehr flapsig drüber gesprochen. Das würde, wenn ich jetzt du wäre, das würde die Freundschaft aber sehr, sehr in Frage stellen. Richtig, tut's auch. Elementar in Frage stellen. Richtig. Ja. Da zweifle ich auch mittlerweile sehr stark dran. Also. Um nicht zu sagen, diese Freundschaft wirklich aufzukündigen, wenn sowas richtig passiert ist. Ja. Richtig. Weil ich dachte eben, ist immer mit seinen Gefühlen drüber hinweg, die er mal für mich hatte. Ja. Es hieß auch, es war vorbei. Aber naja, dann eben so finde ich eben echt mies, muss ich ehrlich sagen. So, dann sieh zu, dass du deine Beziehung aber wirklich wieder richtig so ins Lot bekommst. Das will ich auf jeden Fall. Und dein Freund scheint ja da doch relativ, also der trägt es dir nicht nach, ne? Oder? Das weiß ich ja nicht, weil er ist sehr in sich selber reingekehrt, also ist er zurückhaltend. Ja, der sucht das Gespräch mit ihm. Du bist eine, ich mag schon, du redest gerne und sprich offen mit ihm alles aus und das finde ich schon wichtig, damit das in eure Beziehung keinen Schaden nimmt durch diesen merkwürdigen Vorfall. Richtig, finde ich eben nicht, richtig. Verrückteste Nacht deines Lebens, glaube ich. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Yvonne. Vielen Dank, Jürgen. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Suna ist hier, stimmt das? Ja, hallo? Suna, 29 Jahre. Ja, genau. Hallo, was, Domian. Ist das dein Name? Ja, das ist mein Name. Was ist das für ein Name? Ein türkischer. Ah, schön. Ja, danke schön. Suna, klingt gut. Danke. Gefällt mir. Suna, erzähl. Ja, also meine verrückteste Nacht, das war die, als ich mich mit ein paar mit einer Freundin erstmal im Hotel einquartiert habe, wo auch Robbie Williams war. Oh. Genau. Also wo? Haben, genau. Nee, wo? Wo, in Deutschland? In Deutschland, genau. In welcher Stadt? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja, ich will aber jetzt keinen Namen nennen. Nein, nein. Okay. Es gibt ja so einige... die Rechnung bezahlen oder so. Also es war so, dass wir gehört hatten, dass er da übernachten wird. Ja. Und dann sind wir morgens in das Hotel, haben so getan, als ob wir Geschäftsraum wären, mhm. waren auch so gekleidet. Mhm. Und ja, dann habe ich nach einem Zimmer gefragt und habe auch gesagt, dass ich ein Zimmer haben möchte, was ruhig ist. Mhm. Weil ich ja gehört habe, dass Robbie Williams da bleibt und ich möchte nicht von den Groupies gestört werden. Ach so, ganz professionell. Ja, genau. Ja. So habe ich das gemacht. Hast du dich auch schick angezogen, sehr seriös angezogen? Richtig, also genau. Ihr beiden Mädels? Mhm. Ja, genau. Ja. So, dann haben wir ein Zimmer bekommen und dieses Zimmer war genau über dem Zimmer von Robbie Williams. War aber Zufall, oder? Das war Zufall, ja. Muss doch sündhaft teuer gewesen sein. 300 Euro. Aber das haben wir ja alles wiederbekommen. Dazu komme ich noch. Ja, bitte erzähle. Also ihr habt auf jeden Fall schon über Robbie Williams gewohnt. Genau. Wer hat das schon? Ja, genau. Mhm. So. Und dann waren wir abends an der Bar. Mhm. Und dann habe ich noch zwei andere Freundinnen angerufen. Die sind mich dann besuchen gekommen da im Hotel. Die durften dann auch mit in die Bar. Mhm. Und ja, wir haben Robbie Williams gesehen. Der war echt ziemlich nah, ja. Nein, der kam in die Bar, in die Hotelbar? Ja, genau. Der kam dahin. Alleine, ne? Wahrscheinlich mit seinen Leuten. Mit seinem Bodyguard. Aha. Aber der sah ganz gelangweilt aus, stand so in der Ecke rum, hatte so einen kleinen Ball in der Hand, hat mit diesem Ball hin und her gespielt und das war ein kleiner Junge. Das war, glaube ich, auch eine Zeit, wo es ihm schon sehr schlecht ging, psychisch. Ich glaube schon. Ja, ja. So, dann stand, dann wart ihr doch wahrscheinlich erstarrt, als der plötzlich dann da war. Ja, natürlich. Der war uns so nah. Also so nah. Wie aufregend. Was habt ihr denn dann gemacht? Ja, also ich habe gar keinen Pieps rausbekommen und die anderen auch nicht. Und also Fotos machen durften war auch nicht. Ihr habt die nicht angesprochen? Nein. Nee, das macht man auch nicht, ne? Nee, das macht man auch nicht. Das hätte ich mich auch gar nicht getraut. Mhm, das ist zu penetrant dann, ne? Ja, genau. Ihr habt das aus einer gewissen Distanz heraus, das genossen, in seiner Nähe zu Richtig, sein. Richtig, genau. Denn so nah wären wir ihm nie irgendwie gekommen. Wie sah er aus? Schlecht. Ja. Ich war richtig enttäuscht. Ja. Hat er was getrunken an der Bar? Das habe ich nicht mitbekommen. Also, wie stand aber der war nur ganz kurz an der Bar und dann ist er auch wieder zurück auf sein Zimmer. Mhm, mh. Und das hat uns dann nicht gereicht. Und dann sind wir auch auf unser Zimmer und vom Fenster aus konnten wir seine Terrasse sehen und sind dann die Feuertreppe runtergegangen, mitten in der Nacht, auf diese Terrasse drauf. Auf seine Terrasse? Ja. Oh, jetzt ist heiß. Genau. So, und dann ging die Tür auf. Und das wird illegal, aber erzähl. Ja, genau. Und dann ging die Tür auf und dann kam der Bodyguard rausgefissen. Ach. Ja. Und dann hat er uns da mitten in der Nacht erwischt und dann meinte er so zu uns, Ladies, what are you doing here? Mhm. Und ich war so schockiert, ich hatte so eine Angst. Und dann habe ich nur gesagt, I'm walking. Und das mitten in der Nacht. Also, dass du am Arbeiten bist da. Und dann sind wir wieder hochgerannt, diese Treppe. Ja. Zu unserem Zimmer. Aber das war wirklich die Jugendherberge. Das war so witzig. Interessant ist ja, sage ich mal eben zwischendurch, dass der Bodyguard in diesem Zimmer, das war wahrscheinlich so eine Suite, dass der da auch anwesend ist in der Suite und auch aufpasst, was da auf dem Balkon oder vor dem Fenster passiert. Ja, genau. Ist ja irre. Ja, genau. So, dann du wieder hoch. Dann sind wir wieder hoch. Das war wirklich wie Jugendherberge. Das war so witzig. Wir haben total kaputt gelacht dabei. Du bist 29, ne? Sage ich jetzt mal. Und ich bin kein Groupie, ja? Das nein. Ist schon klar. Abgestempelt werden irgendwie. Es war einfach nur eine verrückte Nacht und es war total witzig und ich werde es nie vergessen. Ja, und dann waren wir wieder auf dem Zimmer. Dann hat es bei uns geklingelt. Das Zimmer hatte eine Klingel. Muss ich auch noch dazu sagen. Es war so toll. Ja, und dann hat es bei uns geklingelt und dann war das Hotelpersonal. Der Bodyguard, der hatte sich beschwert über uns. Zu Recht. Ja, klar, ja, zu Recht. So, und dann kam das Hotelpersonal, die haben mir dann gesagt, ich soll die Fenster zumachen und die Gardinen zuziehen. Damit ich den auch gar nicht sehe morgens früh auf der Terrasse. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu, ich habe so und so viel Geld für dieses Zimmer bezahlt, das sehe ich nicht ein, das ist mir egal, wer unter mir schläft, das möchte ich nicht. Und dann meinte die Frau zu mir so, ja, dann können wir sie verlegen auf ein anderes Zimmer. Möchten Sie ein anderes Zimmer haben? Dann habe ich gesagt, nein, möchte ich auch nicht. Wissen Sie was? Ich möchte mein ganzes Geld wieder zurückhaben. Ich finde es unverschämt und möchte hier jetzt auschecken. So. Und das gesagt, ging? Getan. Wir haben alles wieder zurückbekommen. Die waren wahrscheinlich bezahlt. Die waren froh, dass ihr euch los war. Die waren froh, dass wir weg waren. Aber es war auch gut so, weil wir mussten eh um 6 Uhr auschecken, weil wir alle arbeiten mussten. Und es war schon 5 Uhr morgens. Ja, und dann haben wir das komplette Geld wieder bekommen, haben Robbie Williams gesehen, haben einen super Abend gehabt, auch auf diesem Zimmer. Wir haben da gebadet, wir haben die Sachen genutzt. Es war einfach total. Und kannst es deinen Enkeln noch erzählen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja ein Ding. Aber ihr seid keine Groupies, sagst du? Nein, aber ihr seid große Fans von ihm. Ja, es geht. Naja, komm. Das war eigentlich mehr so ein Spaß. Naja, dann muss man jemanden schon toll finden, wenn man so was. Ja, gut. Ich kenne ja jemanden, der hat ihn schon mal in Unterhose gesehen. Aha. Mhm. Ich sage, ja, so weit sind wir leider nicht gekommen. ich leider nicht. Ich bin es leider nicht. Aber ich kenne jemanden. Ja, klar. Ja. Ja, das glaube ich. Aber es war auf jeden Fall total. Aber es ist wirklich ich finde ihn ja auch grandios. Es ist ein wirklich spektakulärer Weltstar und Entertainer und Musiker. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nur wirklich schlimm, immer zu hören, welche seelische Einbrüche er erlebt und wie schlecht es ihm geht. Ja. Eben das zeigt eben, wie sehr der Ruhm und der Ruhm eben auch Menschen kaputt machen kann. Und ja, natürlich. Das hat man ihm aber auch angesehen. Einsam und depressiv und ja, sowas. Auf jeden Fall. Ja. Aber auf einem Konzert wart ihr dann nicht von ihm? Nein, war ich nicht. Brauchte ich ja dann nicht mehr. Ich war dem ja so nah. Ja, ist klar. Schöne Geschichte. Vor allem hat es nichts gekostet. Ich hatte eine Konzertkarte hätte auch 80 Euro gekostet. Das wollen wir nochmal unterstreichen, wie günstig die Sache war. Richtig, genau. Zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen, weil so glücklich kann es natürlich nicht immer laufen. Ne? Nein, da hätte noch mehr passieren können. Also ich weiß jetzt nicht, der Bodyguard hätte... Natürlich. Ne? Also da hätte schon irgendwas passieren können. Außerdem ich war ja auch so schockiert und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe gesagt, I'm walking. Ihr wolltet einfach nur ein bisschen spinksen, oder? Ja. Ihr wollt gucken, wie er da so sitzt und so. Genau. Ja. Die Suna, was die alles macht. Darf ich noch mal kurz meine Freundinnen grüßen? Aber nur, aber ganz schnell. Ja, die Selvia, die Diana und die Ferus. So. Grüß ich und den Jamal, der gerade zuhört. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin, ich arbeite am Flughafen. Am Flughafen? Ach so. Mhm. Ja. Suna, ich danke dir herzlich für deinen Anruf. Danke auch. Alles Gute. Dann, tschüss. Und schon geht es weiter mit Anna. Anna ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Anna, die verrückteste Nacht deines Lebens. Ja, verrückt im Sinne von, muss ich nicht nochmal haben. Und ich glaube, wenn ich die Geschichte jetzt gleich erzähle, dann kann das so ziemlich jeder nachvollziehen. Mhm. Ich hatte im Februar 96, also ich bin jetzt 30, und ich hatte im Februar 96 morgens um 2 einen relativ schweren Unfall. Oder vielleicht war es auch viertel nach 2. Autounfall? Ja, genau. Ich war mit dem Auto unterwegs, war bei einem Schulfreund. Wir hatten noch gelernt, wir steckten mitten im Abitur. Ja. Bin zurückgefahren, es war eine einsame Landstraße und war zu schnell unterwegs mit meinem Fahrzeug. Hm. Bin dann nach rechts von der Straße abgekommen und dann über so einen schmalen Grünstreifen mich überschlagen mit dem Auto. Ich war nicht angeschnallt. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht angeschnallt war. Alkohol? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht. Mhm. Also bin dann letzten Endes mit dem Auto, habe mich ein paar Mal überschlagen, bin in diesem kleinen Waldstück mit dem Auto liegen geblieben. Das Auto stand auf der Beifahrerseite und ich hatte Schmerzen und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass man mich nicht gefunden hat. Das war auch eine Zeit, wo man noch nicht jeder ein Handy dabei hatte. Ja, klar. Sodass, also der, es war auch eine einsame Landstraße, also spielten viele Faktoren da eine Rolle. Also warst, habe ich gerade nicht so ganz verstanden, du warst von dieser Landstraße weggeschleudert worden. Also das Auto lag jetzt irgendwo im Gebüsch. Genau, irgendwo in der Wutnik. Konnte man das von der Straße aus sehen? Nein, eben nicht. Oh. Mhm. So, und am nächsten Morgen, so, das muss so 5:45 gewesen sein, also fast 4 Stunden später, ist ein Mitarbeiter der, weiß ich nicht, Straßenbaubehörde oder so, da lang gefahren und der hat im Rahmen seiner Arbeit am Tag vor meinem Unfall an der Stelle irgendwelche Arbeiten durchgeführt. Mhm. Auf der anderen Straßenseite ist wohl eine Leitplanke gewesen und auf jeden Fall hat er gesagt, oder hat der gedacht, als der da morgens dran vorbeigefahren ist, dass da ein Leitpfahl fehlt. Ich meine, wenn ich an der Straße vorbeifahre, ist es mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, wie viele Leitpfähle da stehen. Mein Gott, was für ein Glück, dass dem Mann das aufgefallen war. Ja, und also das war... Und dann hat der da rumgesucht, rumgeguckt, oder? Ja, der hat... Und hat sich entdeckt? Also der hat, erstmal hat er gemerkt, dass ein Leitpfahl fehlt, das finde ich ja schon sehr bemerkenswert. Mhm. Dann hatte der so eine Art Suchscheinwerfer in seinem Auto, den er gleich wohl mitgenommen hat. Ach ja, da war es noch dunkel. Es war stockdunkel, es war im Februar, es war finster wie im Bärenhintern. Mhm. Und dann hat er da wohl dieses Auto gesehen, hatte natürlich auch kein Handy, war 96 und hat dann erstmal geguckt, ob ich dann überhaupt noch in diesem Auto bin. Er hat mir das alles hinterher erzählt. Er hat mich auch im Krankenhaus besucht. Und du lagst in diesem Auto. Die ganzen Stunden warst du bei Bewusstsein? Nicht die ganze Zeit. Warst du schwer verletzt? Ja, ich hatte, also ein Bein hatte ich gebrochen. Dann hatte ich eine Rippenserienfraktur, Schlüsselbein und Brustbein gebrochen. Also schon auch der Kopf hat was abgekriegt, klar. Weil ich also nicht klingt schon nach heftigen Schmerzen. Ja. Das heißt, du konntest dich auch nicht aus dem Auto selbst befreien? Nein, ich lag quasi so quer im Fußraum von Fahrer- und Beifahrersitz und war quasi zwischen den Sitzen eingeklemmt. Mhm. Also es hat auch dann eine Weile gedauert, bis die Rettungskräfte da waren, bis die Feuerwehr da war, die mussten das Auto aufrichten. Aber du warst doch dann auch schon lange Zeit in warst du nicht unterkühlt? Es war doch kalt dann. Ja, das kam dann auch noch, auch noch dazu. Ja, da, also es waren irgendwie, also geschneit hat es nicht, es war auch nicht glatt an dem Morgen. Na gut, aber es ist Februar, das ist ja in der Regel morgens kühl, egal ob es einen Frost hat oder nicht. Ja. Mhm. Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, ich glaube, das war in Deutschland, wo auch genau so etwas passiert ist, wo man aber den Menschen nicht gefunden hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war irgendwie, glaube ich, da ging es auch noch so ein bisschen abwärts. Ja, irgendwo dramatisch, wo man sich vorstellt, was dieser Mensch ausgehalten hat und bis er dann gestorben ist. Und ja. Mann, Mann, da war dieser Mann dein Glücksengel, ne? Ja. Dass der nun genau dass du an der Stelle verunglückt bist und dass der da hinkam und so weiter. Ja. Sonst, Mann. Ja. War dir das während dieser Stunden in der Nacht, wenn du mal so zu Bewusstsein kamst, bewusst, wie dramatisch das war? Oder hast du, ja? Also es gehen einem dann schon so Gedanken durch den Kopf. Man denkt, gut, damals war ich 19, das war's jetzt, oder was? Ja, offensichtlich, weil du kommst hier alleine nicht raus. War dir denn klar, dass du weit weg von der Straße bist? Ich habe nichts mehr gesehen um mich rum, es war stockfinster. Also ich habe auch nichts mehr gehört. Also es fuhr auch kein Auto vorbei oder so. Und Mann, das setzt einen Schock frei, ne? Ja. Da war nichts mit Abitur mehr, oder? Doch. Doch. Also ich habe dann eine Sonderregelung gekriegt und die anderen, also ich habe dann die Abiturprüfung sehr viel später machen können. Mhm. Dann musste meine Schulleitung beim Kultusministerium so eine Sondererlaubnis einholen. Ich habe auch meine mündliche Abiturprüfung zwischen zwei Reha-Maßnahmen gemacht. Mhm. Also, aber dennoch, darf man natürlich nicht vergessen, du bist schuld, du bist zu schnell gefahren und du warst nicht angeschnallt. Ja. Das heißt, du hättest auch andere Menschen gefährden können durch das schnelle Rasen? Ja. Hast du da auch nur eine Strafe bekommen, weil du ja diesen Unfall verschuldet hast? Oder wie ging das dann? Nein. Obwohl ich den Führerschein noch auf Probe hatte, habe ich damals nur für 2 Monate den Führerschein abgeben müssen, musste diesen Flurschaden, den ich da verursacht hatte, selber bezahlen, den logischerweise die Versicherung nicht bezahlt hat. Fährst du seitdem vorsichtiger? Ja, also ich bin mehr oder weniger so jetzt auf dem Trip, aber ich schneide mich seitdem immer an. Ja, die erste Zeit konnte ich überhaupt nicht Auto fahren. Weder also selber fahren ging gar nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, dass man sich heutzutage nicht mehr anschnallt. Das ist noch passiert. Das ist ja so eingebrannt bei uns allen, dass man sich anschnallt. Ja. Also. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich angeschnallt gewesen wäre. Vielleicht wäre dann die Verletzung, aber hätte, wäre, könnte, ist egal, man muss sich anschnallen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Das weiß ich heute auch und ich erzähle das auch jedem, mit dem ich zu tun habe, dass man nicht anschnallen muss. Und was ich heutzutage auch überhaupt nicht verstehen kann, ist, wenn die Eltern ihre Kinder nicht anschnallen, dann seien nur auf dem Weg zur Schule, die 500 Meter. Ne? Also, ja, und aber auch diese Raserei auf den Landstraßen so nachts, das ist ja fast gefährlicher, aber das ist gefährlicher, als auf der Autobahn zu fahren. Ja. Du weißt ja nie, was für ein Irrer einem da entgegenbrettert, ne? Ja. Und was da alles passieren kann. Naja, schlimme Geschichte, aber gut ausgegangen. Aber das war schon, das hat sich schon eingebrannt fürs Leben, glaube ich, ne? Das, was da passiert ist. Du hättest ja wirklich sterben können dabei. Ja. Also die Gedanken gehen einem in so einer Situation dann auch zwangsläufig durch den Kopf. Bist du für 130 auf der Autobahn? Bitte? Bist du für 130 auf der Autobahn? Maximal. Also ich bin auch für sehr viel höhere Strafen, was den Verkehrssektor angeht. Ich bin der Meinung, wer einmal besoffen Auto fährt, hat sich nicht bewährt, darf den Führerschein gar nicht mehr wiederbekommen. Also ich sehe das alles ein bisschen drastisch. Verstehen wir beide uns sehr gut. Sehe ich genauso. Und ich bin auch absolut für 130 und ich finde das ein Skandal, dass wir in Deutschland immer noch rasen können wie die Bekloppten. Ja. Wenn man sich mal in unserem Umland umguckt, überall, überall maximal 130 oder 140. Oder weniger. Ich bin oft in Skandinavien. Ja, ich auch. In Norwegen 90. Ja. Und das geht auch. Geht auch. Und wenn ich von Norwegen zurückkomme, empfinde ich die deutschen Autobahnen als unfassbar stressig. Ja. Da oben fährt man so gemütlich vor sich hin und das funktioniert auch alles gut. Na gut, ist aber nicht unser Thema jetzt. Anna, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Und du machst deine Sendung super. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht es mit unserem Thema und mit der Manuela. Und Manuela ist 52 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo. Hallo Manuela. Ja, ich bin gespannt, was du mir erzählen wirst. Ja, das ist auch so ein Autobahnthema. Ich habe das jetzt zum Schluss nicht mehr ganz mitbekommen, aber die Raserei ist natürlich auch so eine Sache, die nicht gut ist. Mhm. Und es ist jetzt schon einige Jahre her, aber das war für mich so die dramatischste Nacht, die ich so erlebt habe. Mhm. Auch auf der Autobahn, so in den frühen Morgenstunden, aber es war noch sehr dunkel. Mhm. Wir sind normal gefahren, mein Freund und ich. Mein Freund ist gefahren und in einer Kurve, wir waren glücklicherweise auf der Überholspur, haben wir hinter der Kurve ein Unfallfahrzeug bemerkt. Mhm. Das stand da mit ganz wenig beleuchtet. Auf der Straße, also auf der Spur? Auf der Spur, also auf der rechten Spur. Wir waren auf der linken Spur nach der Kurve. Ja. Und dann gab es plötzlich so ein huckiges Geräusch und jetzt habe ich gedacht, wir sind über irgendwelche Teile von diesem Unfallwagen gefahren. Und dann gab es so ein schleifendes Geräusch und das war ganz, ganz furchtbar. Und wir sind dann rechts rangefahren, dann hörte das auch auf mit dem Geräusch und haben erstmal uns um diesen Unfallwagen kümmern wollen, gucken, da müssten ja irgendwie Verletzte drin sein. Also ich bin dann über die Autobahn gelaufen und habe ins Auto geguckt und da war niemand. Da war nur noch das Radio an und ich habe die Heckklappe aufgemacht und dann kamen dann noch mehrere Fahrzeuge und dann flogen Teile durch die Gegend. Das war dann schon recht gefährlich, weil alles sehr dunkel und unbeleuchtet war. Und bin wieder zurück zum Auto und dann kam plötzlich ein Bus und hat die Autobahn beleuchtet und dieser Bus ist offenbar über einen Menschen drüber gefahren, der so mal so in die Höhe flog und wieder so zusammenfiel. Und da kam noch ein Auto, das habe ich dann angehalten und habe versucht, die Leute dazu zu bewegen, dass wir diesen Menschen da noch irgendwie von der Autobahn runterziehen könnten. Dieses über diesen Menschen fahren, das hast du gesehen? Ja, ja, das war... Du sagtest gerade, als ihr vorbeigefahren seid, war das auch so ein Gefühl, als wärt ihr über irgendwas drüber gefahren? Wir sind in dem Moment, das hat sich im Nachhinein rausgestellt, wir sind als erstes über diesen Menschen drüber gefahren. Und haben ihn mitgeschleift. Ah, wie schrecklich, wie schrecklich. Das heißt, dieser Mensch war tot. Ja. Mhm. Das hat sich aber auch erst später herausgestellt, weil in dem Moment, also deshalb war er nicht direkt am Unfallfahrzeug, weil wir ihn mitgeschleift haben. Aber wenn ihr über den Menschen gefahren seid und der Bus auch nochmal, dann war da von den Menschen nichts mehr erkennbar wahrscheinlich, oder? Ja, aber da setzt so ein Helfersyndrom irgendwie ein, dass man sagt, da liegt jemand, der muss jetzt von der Autobahn runter, weil sonst fahren da noch mehr drüber. Mm. Und ich konnte aber niemanden motivieren, auch das Auto, was sie dann noch angehalten hatten. Also der Bus, der muss ihn gesehen haben, weil er war ja aus der höheren Position. Der muss gesehen haben, dass da jemand lag. Mhm. Was wir nicht sehen konnten, weil wir nach der Kurve halt nur dieses Unfallfahrzeug im Blick hatten. Und als wir über diesen Menschen drüber gefahren sind, also dieses huckelnde, ruckelnde Geräusch und dieses schleifende, habe ich heute noch im Ohr. Das glaube ich. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber war furchtbar dramatisch. Und wir haben dann die Polizei gerufen und die Leute, die ich noch mit angehalten hatte, die haben sie einfach aus dem Staub gemacht. Mhm. Und die Polizei hat uns dann vernommen und wir sollten dann auch am nächsten Tag irgendwie nochmal zu einem Verhör und nochmal die ganze Sache nochmal erklären. Mhm. Und mein Freund war mit seinem Auto dann in der Waschanlage und hat so, weil das Auto voller Blut war, was man dann erst bei Tageslicht sehen konnte, und hat unten am Unterboden die Nase dieses Menschen entdeckt. Also er lag offenbar auf dem Rücken, als wir über ihn drüber gefahren sind. Die Nase. Mhm. Ja, und die Nase war abgerissen und deshalb hat dieses schleifende Geräusch irgendwann aufgehört. Was wurde denn dann, entschuldige, wenn ich das frage, was für eine bizarre Situation, man fährt in die Waschanlage und entdeckt die Nase eines Menschen. Was macht man denn damit dann? Ja, genau. Und er hat mich dann angerufen und hat gefragt, was mache ich mit der Nase, und ich habe gesagt, er soll sie wegwerfen. Mhm. Und er hat aber einen Freund, der ist bei der Kriminalpolizei, den hat er noch angerufen und der hat gesagt, er soll die Nase aufheben. Wie hebt man eine fremde Nase auf? Wohin tut man die? Ja, er hat das wurde dann zur Gerichtsmedizin gegeben. Aber wer hat die transportiert, die Nase? Dein Freund, hat er sie mitgenommen? Ja, der hat die dann irgendwie in die Tüte gepackt und seinem Kripo-Freund gegeben und der hat die dann zur Gerichtsmedizin gebracht. Mhm. Was im Nachhinein natürlich wirklich eine gute Idee war, eine gute Sache, weil da konnten die Gerichtsmediziner feststellen, dass in dem Moment, als die Nase abgerissen war, dieser Mensch nicht mehr gelebt hat. Das konnte man im Nachhinein so rekonstruieren. Ja, dass dann halt kein Blutkreislauf mehr war. Ach so, und das heißt, das ist für euch eine... War für uns erleichtert. Eine Erleichterung. Ja. Weil das schwebte irgendwie noch lange über uns, dass wir gedacht haben, wir haben den jetzt getötet. Mhm. Ne? Wir sind über einen Menschen drüber gefahren und... Stimmt, dann war das ja eine richtige Fügung, dass man die Nase gefunden hatte. Ja. Mann, oh Mann, das ist aber auch eine heftige Geschichte. Aber es hat keinen Spaß mehr gemacht, mit diesem Auto zu fahren. Das glaube ich. Genau mit diesem Auto nicht mehr. Ja. Ne? Wie lange habt ihr es noch behalten? Eigentlich lange, so ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Ne? Und immer, wenn wir an dieser Stelle mussten, weil oft vorbei und gerade so auch so in dunklen Situationen, da hast du mal das Gefühl gehabt, diese gespenstische Situation. Mhm. Ich bin einmal in meinem Leben über einen Hasen gefahren. Mhm. Das fand ich schon ganz schlimm, dieses Gefühl, über ein Tier halt zu töten. Ja. Geschweige denn, wie es sein muss, was du erzählt hast. Man hinterher fährt, man ist über einen Menschen drüber gefahren. Und das hatte sich ja erst am nächsten Tag so alles herausgestellt, dass wir ihn offenbar mitgeschleift haben, dass wir diese Leiche so weit von diesem von dem eigentlichen Unfallort mitgeschleppt haben. Mhm. Und dramatisch fand ich, dass eben viele noch drüber gefahren sind. Mhm. Also da war noch ein Mercedes, der drüber gefahren ist. Hört man ja immer wieder mal sowas. Ja, und man schreibt ich kenne das also nur aus Meldungen aus meiner Kindheit, dass in Amerika sowas auf den Autobahnen passiert sein soll, dass da jemand liegt und alle fahren drüber. Mhm. Und das war für mich jetzt so hautnah. Mhm. Und ich musste ewig winken, bis überhaupt jemand angehalten hat. Und, und dieser Bus, der ihn offenbar gesehen haben muss, also aufgrund seiner Höhe und seiner ganz anderen Sicht auf die Autobahn. Schlimme Sache. Der einfach wie so ein Zug drüber ist und nicht angehalten hat. Und also das war eine Nacht, die du nicht im Sinne von verrückt und schräg, sondern im Sinne von schlimm und einprägsam, die du nie wieder vergessen wirst. Ja, dramatisch. Ich danke. Dass mir niemand helfen wollte, diesen ja, der war ja offenbar schon tot, aber man weiß es ja nicht, ne? Dass niemand gesagt hat, ganz nee, wir ziehen den da jetzt. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz erschreckend, ganz erschreckend. Manuela, meine Sendung geht vorbei. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Und wünsche alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Auch. Dankeschön. Und, deine Sendung sehe ich sehr oft. Aha. Weil ich so ein bisschen Schlafstörungen habe. Aha. Und da ist das immer noch ganz angenehm, zu schlafen. Ganz spannend und schön, dass ich mal durchkam. Dann wünsche ich jetzt eine gute Nacht. Ja. Tschüss. Auch. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Die verrückteste Nacht meines Lebens. In der Technik war Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder ganz offen und frei für alle eure Themen. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder erfahren sind, 1 Uhr ARD 1 Festival. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Das war's. Tschüss, bis morgen.